Luftkampfbrigaden, da uns ruft der Freiheitskrieg. In die Schlachtfront, Kameraden, Spaniens Sieg ist unser Sieg. In die Schlachtfront, Kameraden, Spaniens Sieg ist unser Sieg. Wir aus vielen Ländern eint uns doch der Zeitgebot. Unsere Kraft nur wird sie ändern. Freiheit heißt Faschistentod. Unsere Kraft nur wird sie ändern. Freiheit heißt Faschistentod. Der Faschisten bricht der Stoß der Eisentanz. Ans Gewehr gibt Gastankisten, malmt die feindliche Phalanx. Ans Gewehr gibt Gastankisten, malmt die feindliche Phalanx. Auch heiß und wild sein, singt dem Tod ein Donnerlied. Unsere Pflicht wird erst erfüllt sein, wenn der Freiheitsfahne glüht. Unsere Pflicht wird erst erfüllt sein, wenn der Freiheitsfahne glüht.